SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Für den Neujahrskater, oder? Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X und ich hoffe, es sind gut ins neue Jahr gestartet. Gut, der Neujahrskater sollte jetzt wirklich alles spätestens langsam einmal abgehauen sein. Man sollte sich wieder ein bisschen generiert haben. Wobei, es ist ja wirklich gruselig kühl wieder und vor allem feucht. Sehr eine eigenartige Konstellation. Hey, ich freue mich riesig. Genau vor 17 Jahren habe ich meine erste Sendung hier auf SRF Virus gemacht. 8. Januar 2000 ist das her. Inzwischen sind 850 Shows vergangen und heute hörst du die 851. Und wir starten wie normal jedes Jahr mit so einem kleinen Ausblick. Ja, tendenziell so mit einer kleinen Vorschau, was denn so passieren könnte. Gut, eins ist ganz klar, Techno und Acid House dominieren seit Monaten. Tanzfläche von allen Clubs und von den Festivals weltweit. Acts wie zum Beispiel der Oliver Huntemann, der Boris Brecher, Green Velvet und Pick & Dan beherrschen DJ-Charts. Und der Sound ist rough und gleichzeitig sehr melodisch. Und dementsprechend wird der Sound heute oben auch sehr, sehr groovig werden. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und wir fangen jetzt gerade an mit einer Dame aus Chicago. Und ich denke mir, das könnte so eine von diesen Durchstarterinnen von 2017 werden. Nämlich The Black Madonna. Das ist ihre brandneue Scheibe, gerade vorgestern rausgekommen. Here is the voice I hear. Und naja, wir hören jetzt einfach mal zu, was die Dame uns erzählen hat. Schön, reise mit. Viel Spaß. We'll be right back. sagenhaft oder einfach ein Techno 3.0. Der Produzent ist ein Delta Work. Das Stück heisst Sample. Das ist wirklich eine irrsinnige EP und kursiert zurzeit als Release so mit ziemlich allen House-DJs. Wobei eben House in Anführungs- und Schlusszeichen. Verkauft wird der Track allerdings sogar noch als ein Techno. Wobei, wenn man wirklich mal so ein bisschen mystisch ganz objektiv auseinandernehmen, wäre Deep Trance vielleicht noch das beste Begriff, oder? Gut. Das ist ja auch genau der Sound, den zum Beispiel der Petar Dundorf macht aus Kroatien. Ich bin ein riesen Fan von ihm. Auch gerade vor 3 Wochen hat er einen neuen Remix vorgestellt. Und Petar Dundorf, man weiss es, der ist sehr fleissig. Auch diese Woche habe ich wieder einen brandneuen Track von ihm dabei. Weiter gibt es brandneue Sounds aus Israel von Guy Mansour. Mit einer irren Scheibe auf seinem eigenen Label namens Plattenbank. Dann gibt es Technoides aus Schweden von Joel Mull, einer von meinen Lieblings-Techno-Produzenten. Und es ist bei ihm doch ein paar Jahre gegangen, bis der Erfolg eingesetzt hat. Aber nicht zuletzt war der Engländer DJ Sascha dafür verantwortlich gewesen, nämlich mit seinem Label Last Night on Earth. Und der Joel Mull zeigt sich dankbar. Auch seine aktuelle EP ist auf Last Night on Earth released. Das alles und noch viel mehr in den nächsten knapp 3 Stunden. Ich bin der Mentalix und ja, feiern wir ins neue Jahr. Und zwar sweet and rough. Yeah.

We'll be right back. Rockstar aus den letzten zwei Jahren. Er kommt aus Israel, genau gesagt aus Tel Aviv. Er heisst Guy Mansour. Und seine allererste Scheibe habe ich vor etwa 7 Jahren hier in der Sendung gespielt, namens Bubble Boy. Schon damals habe ich gefunden, so, Mann, was für ein Sound. Was für ein guter Produzent. Als DJ ist mir gänzlich unbekannt gewesen. Nichtsdestotrotz bin ich wirklich seit Jahren ein riesen Fan von ihm, zumindest produktionstechnisch oder auch als Remixer. Und der Guy Mansour ist eben von dem Newcomer-Status alles spätestens letztes Jahr weggekommen. Nämlich dann, wo das Kölner Label Compact gekommen ist und gefunden hat, mit Theo machen wir jetzt gerade ein EP nach Compact, ist dann auch der Oliver Kaletzki bei ihm anklopfen, nämlich mit Stil vor Talent. Und seither tut der Guy Mansour wirklich auf allen relevanten Techno-Labels. Es sind sehr melodische, ja, sehr süßliche Techno-Sounds releasen. Das hier ist seine brandneue Scheibe, heissen dort sie Blooming Fields. Und das hat er natürlich, weil es so ein Killer ist, auf seinem eigenen Label released. Das ist klar, würde ich auch. Und zwar auf Plattenbank. Hintergrundinfos zu der heutigen Show bekommst du auf srf.ch/mentlix. Gerade nach der Show kannst du den Podcast gratis downloaden. Und ab Montag findest du auch noch Playlisten von der heutigen Show. Yeah! Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Ja, und Digi hat sich auch ganz grosse Freude an dieser Scheibe. Gut, ich nehme an, er wird sie auch bekommen haben. Und zwar ist ein neues aus dem Hause Suarez, ein spanischer Label rings um Koyu und natürlich um seinen Lieblings-DJ, Produzent und Headliner, der eben im Benon. Diesmal als Produktions- Als Produzenten sind die Formation, die machen auch wirklich schon seit über 15 Jahren sehr erfolgreich. Sounds wechseln immer so ein bisschen zwischen House und Tribal. Und jetzt eben machen sie, naja, Suara bezeichnet einfach einmal als Techno. Und lassen wir das einfach so stehen. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Namen 17 Sounds Sweet and Rough. Mini-Jubiläumsendung, 17 Jahre Mental X. Electronic hier auf SRF4, sprich die 850. Sendung. Hintergrundinfos findest du auf srf.ch/mentalx. Wie eine Scheibe von Eric Price. Überhaupt, wenn der Aufbau ist wie eine Scheibe von Eric Price, dann muss es doch Eric Price sein. Ja, und das ist es. Ja. Er produziert einfach Hits. Und zwar Underground-Hits. Ich würde es am besten so bezeichnen. Es ist Prida mit Lilo auf seinem eigenen Label. Und wir können es echt heissen, Prida Music. Ganz klar. srf.ch/menschlix. Gerade nach der Show kannst du dort den 3-stündigen Podcast gratis downloaden. Selbstverständlich auch auf iTunes. Ab Montag findest du natürlich dann auch noch die Playliste dort. Techno aus der Schweiz steht international wirklich niemandem in irgendeinem Schritt hinten nach. Aber der coolste Techno aus der Schweiz, und das geht schon seit 2 Jahren so, kommt aus dem französischsprachigen Raum, sprich aus dem Deutschland und aus Genf. Wir haben auf der einen Seite natürlich Several Definition, ein riesengroßes Talent. Und seit einem Jahr am Durchstarten aus Genf, der Lee Fandowski. Plattenvertrag auf Bedrock Music, auf Kompakt. Und da hat er einen Remix gemacht, und zwar für M83, ist der Lee Fandowski Remix mit By the Kiss. entdeckt und gefördert von Eric Prydz. Inzwischen schon ein richtiger Big Name. Jeremy Orlando meldet sich zurück mit einer neuen EP auf A Pride, auf dem Eric Prydz in seinem Leben. Und zwar The Shuttle. Ja! Vom Elektrohaus, das hat er mal auf die Seite gelegt, hat er mal so die letzten 2-3 Releases sind doch eher sehr hausige Natur gewesen. Und jetzt, verwenden wir mal ganz vorsichtig den Begriff Deep Trance. Ich glaube, das wird es halt am besten treffen, weil verkauft die EP tatsächlich als Techno, aber Techno 3.0. However, Hintergrundinfos, der Podcast zum Downloaden und natürlich Playlist, den findest du auf srf.ch/mentlix. Heieiei, wie die Zeit vergeht. 17 Jahre. Am 8. Januar im Jahr 2000 hatte ich meine erste Sendung. Zum ersten Mal geheißen, einen wunderschönen guten Abend. Das ist Mentlix mit Jake. Auf ein Virus und 850 Sendungen später stehen wir heute oben da und finden, wo ist denn die Zeit geblieben? Naja, okay, es ist doch einiges passiert, aber gerade so bei so Jubiläumsendungen wird es mir dann wieder durchaus bewusst. Ich hoffe, du hast dich schön warm eingemummelt, irgendwo schön cozy daheim, hast schön Kopfhörer-Laut oder je nachdem, wenn du keine Nachbarn hast, den Sender richtig gut aufgestellt. Das ist Mentlix, besseres Virus. Thank you.

state of connectedness with being. Wuchtiges Teil und zwar kommt aus Japan. Gut, zumindest der Produzent, nämlich DJ 19, macht schon seit vielen, vielen Jahren Musik. Das Release jedoch, das ist sehr interkontinental, weil das Label ist von John Dion Special, sprich aus San Francisco. Und Hintergrundinfos zu der Mac-Playlist und der Podcast von der heutigen Show zum Downloaden findest du auf srf.ch/mentalx. Take. Eine Sendung von SRF Virus. Radio, aber anders. Noch mehr zum Abladen gibt's auf srfvirus.ch.